geht weiter mit Klingding. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik, heute wieder mit einem Blurred Edges Feature. Und ich bin nicht allein im Studio, sondern mit zwei Gästen. Björn Lücke ist gerade gekommen und Hannes Wienert ist schon gerade 10 Minuten da, hat schon ein Glas Wasser in der Hand, weil es so warm ist hier drin. Ja, es geht heute wieder um Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg vom 31.05. bis 16.06.2024, also vor einem Monat, ist es ungefähr zu Ende gegangen. Und ich hatte Musikerinnen und Musiker gebeten, mir Aufnahmen zu schicken oder auch ins Studio zu kommen, um über ihre Konzerte zu berichten und was dazu zu sagen zu den Aufnahmen. Und Hannes Wienert und Björn Lücker sind heute gekommen. Herzlich willkommen. Ja, hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung. Ja. Es ist warm. Nein, hallo. Es ist draußen warm, aber hier ist es noch wärmer. Hier ist noch wärmer, ja, das kann man wohl sagen. Ich hoffe, es gibt trotzdem ein paar Hörerinnen, die am Radio sitzen und sich gespannt auf die Sendung vorbereitet haben. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir gleich mit einer Aufnahme anfangen von eurem Konzert? Am 1.6. habt ihr gespielt in Stückwerke in der Admiralitätsstraße und das Projekt hieß Carnage 8 mit Carla Czenki und Björn Lücker und Hannes Wienert. Ja. Und es war eine Improvisation und ich denke, wir starten gleich mit einer Aufnahme. Ja, Aufnahme und danach können wir ja ein bisschen auch reden. Ne? Dann legen wir gleich los. Die Rolle auch jetzt. was cool as a pen when we Anfang und ein Ausschnitt von dem Konzert von Carnage Nummer 8. Also Nummer 8 ist, glaube ich, die Reihung der Konzerte. Also es ist das achte Konzert, das wir zusammen. Wir haben vielleicht in einem anderen Zusammenhang mal gespielt, auch im Westwerk mal bei so einer langen Nacht. Ich weiß nicht, ob der Björn jetzt dabei war. Also es ist jetzt nicht das achte Konzert, was ich mit ihr gespielt habe. Da gibt es schon noch mehr, aber in dieser Formation glaube ich schon. Das hatten wir so. Also eigentlich heißt es Carnage. Ach so, okay. Also so eine Art Gemetzel, kann man sagen. Okay. Gibt ja auch so ein Ezra Pound-Gedicht, wo ein blasses Gemetzel in diesem Licht, wo Olivenäste lagen am Boden. Und das ist dann so ein Bild. Einfach nur. Ah, ja, okay. Und da haben wir das dann halt so genommen. Ah, ja. Und zu hören waren Carla Czenki, sondern Balzi, glaube ich. Also Stimme Melodika, und dann irgendwann Melodika. Ich fand, das, was halt ganz interessant ist, da war halt, das ist ein Hörspielstudio. Der Raum ist jetzt nicht so riesig groß, aber das ist ein sehr schöner Raum. Ein tolles Licht und beste Voraussetzung für Konzerte, die jetzt nicht so total mit Elektronik sind. So. Ja, und Carla spielt auch alles Mögliche. Ja. Also Carla singt, spielt Keyboards, Melodika, scheut sich auch nicht, Percussion-Instrumente zu nehmen. Und er reagiert also sehr stark auf ihr Umfeld, auf ihr musikalisches Umfeld, mit allen möglichen Instrumenten, die sie zur Hand hat. Mhm. Ja, und Björn hat ja, du hast ja Perkussion und Schlagzeug gespielt und am Anfang hört man nur Scheng. Und ich bin von einem anderen Raum aber gekommen. Also die sahen mich nicht, die Leute. Und ich mag das eigentlich ganz gern, dass die Sounds von woanders her kommen. Und gerade die Scheng, diese chinesische Mundorgel, ist so ein Instrument, die immer so ein bisschen, wenn man so hohe Töne spielt, das sphärisch, das kann von allem überall herkommen. Ist nicht so wie ein Saxophon oder eine Trompete mit einem einzigen Schalltrichter. Ne? Mhm. Und ich bin dann langsam auf die Bühne gekommen und die haben halt reagiert. Und dann hat sie wahrscheinlich entschieden, die Melodika zu nehmen. Wir haben ja beide eben kurz, als das Mikro aus war, noch gerätselt, wer da jetzt was spielt. Also das vermischt sich manchmal so. Und da das Improvisationskonzert war, haben wir das auch nicht festgelegt. Ja, das ist auch was ganz Schönes, finde ich, wenn man im Nachhinein selber nicht mehr weiß, wer was ist. Das bedeutet, es verschmilzt zu einer Sache, also jenseits des musikalischen Egos. Das finde ich eigentlich ganz schön jetzt zu merken, dass wir selber rätseln müssen. Ist es jetzt Carla an der Percussion oder ich? Oder ist es die Scheng oder die Melodika? Manche Sachen liegen ähnlich und recht nah beieinander und nur ein leichter Timbre-Unterschied ist da. Es ist also eine ganz, ganz spannende Sache zu rätseln, finde ich. Und Björn, du bist ja eigentlich sonst auch sehr in der Jazzmusik unterwegs, also als Schlagzeuger. Ist das für dich so ein, hast du ein anderes Set, also von deinen Perkussionsinstrumenten bei dem Trio oder spielst du es anders sozusagen? Also beides. Also ich würde sagen, für mich ist jetzt so freie Improvisation nicht weit weg von Jazz. Also mein Gefühl dafür ist eigentlich dasselbe, das Gefühl der Interaktion. Nur es gibt eben keine vorgegebenen Schemen oder Strukturen, die entstehen dann eben in dem Moment. Und ich erweitere das Drumset tatsächlich dann bei solchen Gelegenheiten meistens um ein paar Instrumente. Ich nenne das Sound Percussion, also Glocken und Geräuschinstrumente, die ich irgendwo finde. Also außer jazzmäßige und außer Drumset-mäßige Klänge benutze ich da schon noch dabei. Aber ich versuche auch auf dem Drumset dann ja, andere Klänge zu erzeugen als wenn ich Jazz spiele. Trotzdem ist die Musik aber ähnlich, würde ich sagen. Also ich habe nicht so dieses Problem, was man manchmal so hört, dass Jazzmusiker sagen, ja, diese freien Sachen sind ja unvirtuos oder unkompetent oder umgekehrt, die freien Leute sagen, ja, Jazz, Barmusik und also Standard eben. Also dieses Problem habe ich nicht. Du betrifft das nicht so, ne? Auch von deinen ganzen Herangehensweisen. Betrifft mich irgendwie nicht, aber ich höre es öfter mal. Na, okay, ja. Hört man das immer noch? Ja, ich glaube schon, man traut sich vielleicht nicht mehr das zu sagen, aber ich glaube, es wird schon noch so gedacht. Okay. Und Hannes, du hattest ja, also gut, nochmal auf die Scheng zurückzukommen. Ich glaube, die wenigsten kennen jetzt das Instrument. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben oder vielleicht auch, wie du zu dem Instrument gekommen bist. Eigentlich durch Birgit Ulher, ne? Also ja? Die war ja auch öfters beim Studio und die kennen wir ja schon sehr lange. Also ich habe mich halt immer schon mit asiatischer Musik so durchs Hören und in Verbindung zur Malerei beschäftigt oder interessiert. Ich habe mal eine Platte gefunden von meinem früheren verstorbenen Vater. Das war eine mit Koto und Perkussionsinstrumenten, so eine mit einem wunderbaren Cover mit so einer japanischen Tuschmalerei aus dem, was ich nicht, 17. Jahrhundert. Und das lässt sich ja immer viel, viel frei. Also das wird nicht so ausgemalt wie bei uns jetzt in der Renaissance oder Barock, wo das alles überladen ist, sondern da gibt es ja eine ganz andere Perspektive. Und das fand ich immer so mit der Musik, die ich dann dazu hörte, da war ich 17 oder so, fand ich das interessant, weil so viele Lücken sind und so viel Leere auch. Und nicht die ganze Zeit, was zu hören ist, sondern bing, dupp, juhu. So bei Note Arta ist es auch, dann fängt der Gesang an und es sind so verschiedene Ebenen, die wir jetzt, also ich versuche das nicht nachzuahmen, aber die wir zum Teil ja auch gehört haben, dass dann plötzlich ein tiefes Instrument kommt vorhin, das mit den beiden anderen nichts zu tun hat. Und dann habe ich halt das Japanische mir mehr näher angeguckt, Gagaku-Musik mir angehört und dann kam ich auf die Sho. Und die Sho ist eine Mundorgel, die so im Mittelalter, auch japanischem Mittelalter, also zum Beispiel auch bei Gagaku-Musik gespielt wird. Das ist ja eine höfische, orchestrale Musik. Und von der Sho kam ich dann, habe ich dann geforscht, dass es das in China eigentlich schon länger gab. Und das heißt Sheng, S-H-E-N-G. Oder in China spricht man es, glaube ich, Shang aus. Ne? Sheng. Eigentlich kommt es sogar wahrscheinlich sogar aus dem indonesischen Bereich. Und da gibt es ein Instrument in Laos, das heißt Kähne. Und das besteht aus so Bambusröhren oder Pfeifen, kann man auch sagen, wie Orgelpfeifen. Und unten ist so ein Trichter, wo das alles mündet da drin und mit einem Mundstück. Deswegen auch Mundorgel. Und da sind kleine Zungen drin, Metallzungen. Und die vibrieren, wenn man ein Loch, da hat man so entweder 17, 21 oder 36 Grifflöcher drumherum. So für jede Pfeife eins. Also du kannst es an- und ausschalten praktisch, die Pfeife. Das Tolle ist an einem Instrument, genau, das kann ich auch, dass man, also das ist ein Inhalier- und Exhalier-Instrument. Das heißt also, dieser lange Bogen, den wir jetzt hörten, das kannst du dann natürlich mit der Melodika auch machen, indem du so einen Schlauch benutzt und da rein tut und bläst, was sie gemacht hat. Und bei der Schenk ist es so, dass du einen Ton erzeugen kannst, indem du auch nicht nur bläst, sondern einsaugst die Luft. Ach so. Und ist ein anderer Ton oder dasselbe? Nee, das ist immer der gleiche Ton. Ach so, also wenn du kannst bis zu 6 Tönen gleichzeitig spielen. Mhm. Also das heißt, eigentlich ist es ein Akkordinstrument. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so meine Sache eigentlich, aber du kannst natürlich, indem du die Löcher jetzt zum Beispiel nicht ganz zudeckst, sondern so gleitest, ne? Fast ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen feuchte Finger hat, dann kannst du so du kannst wirklich Sandys spielen, ne? Und das dann landen mehrere gleichzeitig. Also du kannst ganz, ganz viele, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Instrument zu spielen. Mhm. Letzten Endes kann man auf dem Instrument auch Barock spielen. Ich nicht, aber... Okay. Gibt es Leute, die das machen? Ja, nein, und mein Freund hat... Ups, jetzt bin ich jetzt hier wie bei Charlie Chaplin plötzlich im Stuhl runter, das ist ja zum Totlachen. Wo ich gerade den Hitler-Film gesehen habe. Das ist so. Gut. Das war ein anderes Thema. Nee, also du kannst alles spielen, das ist ja chromatisch. Also das hat dann immer mehrere Oktaven, wenn es 36 sind, Pfeifen. Und du kannst Melodien noch spielen oder eben Akkorde. Und das ist chromatisch echt? Also das ist jetzt nicht in der chinesischen... Nein. Ist gut. Aber du kannst natürlich durch Anblastechniken und eben, was ich sagte, mit diesen Fingern, dass du die Löcher nicht völlig abdeckst, sondern nur zur Hälfte, kannst du noch so Viertelton-ähnliche Dinge machen. Ach so, okay. Ja, ja. Was Dörner eben meinte, was ich auch interessant finde, ist, dass wenn dann so ein Instrument, das ja auch ein Durchschlagzungeninstrument ist, also diese Melodika, glaube ich, ist ja so ähnlich wie das Akkordeon auch, die haben ja alle diese Zungen, dass wenn du zwei von diesen aus dieser Familie spielst, dass man wirklich manchmal nicht weiß, was ist jetzt das Instrument, obwohl, wenn du es einzeln hörst, das durchaus unterscheidbar ist. Ne? Aber mit Akkordeon zum Beispiel kann man auch sehr gut zusammen Klänge erzeugen. Okay. Das wird dann so mikrotonal ein bisschen, weil, also die kannst du auch stimmen, die ist total gestimmt. Mhm. Und die zu verstimmen ist sehr schwierig, weil die muss man immer auch nach dem Konzert oder vorher auch wässern, dass die so ein bisschen warm ist. Dass die Zungen nicht kleben. Ach so. Okay. Das ist ziemlich kompliziert. Aber sieht natürlich auch toll aus und kann die meisten Leute wissen auch nicht, was das ist. Kennen das nicht, weil es hier einfach völlig unüblich ist. Und dann hast du noch ein zweites Instrument gespielt, tieferes Instrument. Also was ich eben auch, also die Aufnahme war ja, du hast die ja noch bearbeitet, deswegen ist es sehr gut zu hören. Da war so ein tiefes Instrument, wenn Carla oben die Stimme eingesetzt hat und Björn hat ja auch sich mit den hohen Tönen von der Scheng oder von der Melodika verbinden, so Cymbals auch gespielt oder Becken. Und dann habe ich als Kontrast, das fiel mir aber auch in dem Moment erst ein, dieses Trompsax gespielt und das ist so ganz tief. Das waren dieses wow. Was ist das Trompsax? Das ist eigentlich durch einen Zufall, ist ein Hybridinstrument, würde ich sagen. Und durch Zufall entstanden, als ich vor vielen, vielen Jahren, da wohnte ich noch in Altona, meine Trompete gewaschen habe. Und ich habe ja schon immer so eine kleine Trompete gehabt, also so eine Pocket-Trompete, also kein Kornett, sondern eine kleine, eigentlich aufgewickelte B-Trompete. Und die kannst du ja immer waschen, kannst du alles mögliche an Tüchern auch durchziehen und mit Spielmittel. Und ich hatte gleichzeitig auch meine Saxophon-Mundstücke gereinigt, das Sopran-Saxophon-Mundstück. Und irgendwie bekam ich plötzlich Lust, in diesem Wasserbecken, was ich da vor mir habe, das mal drauf zu tun auf die kleine Trompete und das passte. Und zwar so genau, dass du, wenn du dann spielst, du diese wahnsinnig tiefen Töne spielen kannst. Ne? Ach so, da ist gar kein Schlauch dazwischen. Das passt direkt da drauf. Und das Sopran-Saxophon-Mundstück, was ich da habe, das ist so eine runde Öffnung. Und das passt exakt genau auf die, wie nennt man das, auf diesen Steg da, wo das Mundstück von der Trompete sonst drauf kommt, auf das Rohr. Und da habe ich gespielt und dann kannst du auch zum Teil auch in Wasser reinspielen, das kommt dann später bei der Aufnahme hier. Und ich habe gemerkt, dass man durch Anblastechniken drei Ebenen spielen kann, also ganz tief. Das ist dann sogar eine Quart, glaube ich, tiefer als ein Bariton-Saxophon. Und dann kannst du, musst etwas mehr Druck machen, dann kannst du in die Höhen, da klingt es sehr klarinettenmäßig. Und dann kannst du überblasen und dann kannst du so Multiple Sounds spielen. Und das ist dann ganz hoch. Mhm. Man kann auch Melodien drauf spielen, aber es ist natürlich begrenzt, ne? Also, ja, es gab doch einen Saxophonisten, wie hieß er noch? Eddie Harris. Ja, glaub ich, der, ja, das habe ich. Der irgendwie. Von dem habe ich es aber jetzt nicht. Ne? Nee. Also, weil ich bin ja. Er hat ja so Soul-Sachen fast gespielt. Ich glaube, auf dem Tenor zuvor, ne? Da hat er dann. Ja, auf der Trompete. Auf der Trompete und ich weiß nicht, was für ein Mundstück er hatte. Das weiß ich glaube, er spielte Tenorsaxophon. Eddie Harris, ne? Mhm. Ja, er spielte Tenorsaxophon, ja, klar. Okay. Mhm. Ja, wollen wir noch mal weiter was hören vom zweiten Set oder noch was vom ersten Set? Was ist. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben. Der zweite Set ist ganz anders. Wir haben ja zwei Sets gespielt. Ja, oder wir gehen noch im ersten Set ein bisschen weiter. Von mir Ich suche einfach mal oder blind. Und lassen wir mal reinhören. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich das. Thank you. Noch ein Ausschnitt von Carnage, Nummer 8. Und das waren jetzt andere Instrumente, Saxophon war das. Ja, Altsaxophon und hat sie auch was, was wir schon erwähnt haben, dass, sie hat ja Texte gehabt, so vor sich liegen. Aber das, wir wussten beide nicht, also Björn und ich nicht, wahrscheinlich sie selber nicht, wann welcher Text kommt. Also die Musik ist ja auch nicht auf die Texte abgestimmt oder so, sondern das, was halt interessant ist für mich, und ich denke auch für Björn, du hast ja auch schon erwähnt, dass die Sachen so nebeneinander gestellt werden können und manchmal kommt sie aus einem Text in so einen Sprachgesang und dann in die Musik rein. Dazwischendurch habe ich so ein Heiko-Stück mal reingespielt. Das ist auch nicht verboten. Gibt ja sowas wie keine Melodien. Es gibt ja Leute. Und das ist doch vorbei, Hannes. Ja, das ist vorbei. Ja, das ist gerade das, was. Vielleicht ist es auch vorbei. Also, das ist aus dem Heiko-Songbuch so eine von 21 Stücken, die ich eigentlich aber auch reingespielt habe, weil ich es in dem Moment entschieden habe. Ne? Ich glaube, damit fängt der zweite Set an. Der zweite Set fängt an. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen mit der Birgit, dass sie mich nicht anruft nachher. Die hatte damals halt also eine Sheng dabei und keine Shou, weil ihre Eltern waren, so wie ich mich erinnere, in Hongkong und haben ihr eine Sheng mitgebracht. Und sie war so erpicht auf so eine Shou, und die sind aber viel teurer. Und dann hat sie mir das, weil sie gehört hat von mir, dass ich das schon auch suche, so ein Instrument, und dann habe ich das von ihr bekommen. Das war ein glücklicher Zufall. Du hast es auch schon relativ lange. Ja, das ist schon sehr lange her. Was sind 20 Jahre oder so? Naja, diese Schenk von ihr, die hat ja keine Resonanzkörper, also das ist eine kleinere mit 17 Pfeifen, die ich jetzt habe, ist 21, und die habe ich vielleicht jetzt seit 8 bis 10 Jahren, so 10 Jahre, und die andere noch ein paar Jahre länger. Schon hast du recht. Okay. Gut, hören wir mal in den zweiten Set, der fängt gleich ganz konkret an. Thank you. Ja, nun ein weiterer Ausschnitt aus Carnage 8. Ich krieg's noch irgendwann hin. Und das war jetzt wieder, da konnte man ja auch ganz gut Carla hören mit Rezitation von Texten und eigentlich einen ziemlich zurückhaltenden Zuspiel oder Beispiel oder Mitspiel von euch. Und ja. Die Texte sind im gewissen Sinn vorbereitet oder ausgewählt? Naja, also oder? Da kann ich schon sagen, dass ich hatte das, da hat ein bisschen was mit dem Instrument zu tun, was ich vorhin erzählte. Das waren jetzt Texte von Libai, aber vor allen Dingen auch von Ezra Pound. Und den kennt sie auch, der war ja auch in Italien eine Zeit lang. Ne? Und der hatte wiederum Texte von Chinesischen, also von diesem Libai zum Beispiel, übersetzt. Ach so, okay. Unglaublich, obwohl er selber kein Chinesisch oder Japanisch konnte, hat er das mit Hilfe von so zwei, wie nennt man das, Sinologen dann, glaube ich, der japanischen Professoren, die aber auch Chinesisch natürlich dann konnten, die Schriftzeichen und so, hat er das übersetzt. Und dann gibt es so alte Bücher, wo ich das besonders, wie nennt man das, passend übersetzt finde. Ne? Also nicht so, nicht irgendwie so europäisiert, sondern. Und sie hat auch selber was mitgebracht. Ach so. Aber die, im Grunde genommen waren das hauptsächlich Texte davon, also von Ezra Pound. Und manchmal hat sie es auch wieder Italienisch vorgetragen. Und jetzt war es Englisch zu hören. Und also wenn es gerade wenn es Italienisch, ich verstehe zwar einiges, aber dann wird es eben noch mehr zu einer, zum Sprachgesang, so zur Melodie für mich. Ja, und die spielt ja auch damit. Also das, also da entwickelt sich, es geht dann irgendwo ganz anders hin. Mit Björn hat in so einem Duo gespielt und man kriegt das einen Sprachrhythmus auch, aber es ist nicht im Vordergrund stehend, dass man jetzt die Texte hat und wir machen jetzt irgendwie eine begleitende Musik dazu. Nein, sie ist auch ganz spontan. Also sie bedient sich dieser Texte und auch verschiedener Sprachen, finde ich so. Die verschiedenen Sprachen dienen ja auch so für verschiedene Gefühle, habe ich so einen Eindruck. Also wenn sie so dieses gestochene Englisch spricht, dann wird es so ein bisschen humoristisch und Italienisch klingt wieder ganz anders und sie spricht ja ganz viele Sprachen. Und sie benutzt das also genau wie Instrumente eigentlich, spontan, das stimmt, improvisiert. Ja. Texte, die sie, ich weiß nicht, ob sie sich die ausdenkt teilweise, sie spielt ja manchmal auch nur so mit Worten, oder ob das eben Texte sind, die sie auswendig kann und die sie dann einfach einsetzt, praktisch wie... Also rezitierend. Ja, beides. Also das waren jetzt zum Teil auch Bücher. Also sie hat, ich habe ihr das gesagt. Und dann hat sie eine italienische Version genommen. Das gibt es ja auf verschiedenen Sprachen besetzt. Pound und auch Libai auch. Und dann, aber sie spielt damit, also wie mit Instrument, das stimmt. Sie greift es und nimmt, das wird sie vorhaben im Kopf, aber wir wissen davon eigentlich nichts. Das muss ich auch nicht, das müssen wir ja auch nicht. Also das finde ich gerade das Spannende daran. Das hat auch was mit Überraschung zu tun, so. Gut, wir können ja gleich noch mal ein Stück hören, aber vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wart ihr auch bei anderen Konzerten? Habt ihr einen Eindruck von dem Festival so gehabt? Nein, ich war bei dem Tintin-Konzert, Björn kann das auch sagen. Und dann war ich noch... Also Musikbonbon, Musikbonbon. Ja, da habe ich dich auch getroffen. Und dann war ich aber noch im Kino, da wurde ein Film von Annette Stenzel gezeigt. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass ich da Musik gemacht habe dazu. Also ich saß und hörte plötzlich mein Saxophon. Und da hat auch Carla mitgesungen und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, das ist doch in der Kirche, in der Katharinenkirche. Und meinte sie, ja, wusste ich nicht so. Ach so, okay. Aber jetzt schöne Grüße an Annette, ist okay. Und dann war ich, dann hatte Carla noch eine Performance gehabt im Stadtpark. Da fing es aber an zu regnen. Und das Boot, in dem sie sitzen sollte oder stehen sollte, und war wie eine Nymphe. Das war auch mit Annette Stenzel, ne? Ja, das war auch damit. Aber das, als wir da auf diese Liebesinsel kamen, was ein sehr schöner Ort ist, fast wie so ein kleines Amphitheater, so ein Bootsanstieg, haben die gesagt, nö, also Boote verlangen wir nicht heute. Das kann ich ja ruhig so sagen. Dann habe ich an Carla aber gesagt, haben wir so schöne Fotos gemacht, die sollte das doch dann einfach auf dem Festland machen. Und übers Wasser so. Ach so, und dann war es auch noch geregnet und dann also waren nicht so viele Leute da. Okay. Ich glaube, dann war ich noch bei einem anderen Konzert, ich weiß das gar nicht mehr, im Westwerk, glaube ich. Ich fand das also sehr unterschiedlich. So. Ja, okay. Sehr, sehr unterschiedlich. Gut, es waren ja auch viele Konzerte, 72 Konzerte an 37 Orten. Wahnsinn. Es war zum Teil auch ein bisschen schwierig mit der doppelt-, dreifach-, vierfach-, fünffach Belegung an einem Tag und deshalb gibt es schon die Überlegung, nächstes Jahr in 3 Wochen zu machen, ein bisschen auseinanderzuziehen. Also das kann sein und ist höchstwahrscheinlich, weil das Problem, wir hatten zwar versucht, also wir, meine ich jetzt den VMH, Verband für Aktuelle Musik Hamburg, das so ein bisschen abzubremsen, die doppelt- und dreifach-, vierfach Belegung, aber im Endeffekt war das dann schwierig, weil es gibt natürlich immer so Terminbindungen von Musikerinnen, von Veranstaltern, Räumen und so weiter und dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten, ein Konzert zu veranstalten und dann gibt es halt die Wochenenden, die beliebt sind, wo auch das Publikum vielleicht ist auch schnell weg, nicht unbedingt, aber oft denkt man das zumindest. Also wir haben es ja diesmal auch um 18 Uhr gemacht. Ich wollte aber auch nochmal sagen, ich habe noch 2 andere Konzerte gespielt bei Blood Edges. Eins im Duo mit Andrew Levine und mit der Band Don't Tell It und da haben wir im Frappant gespielt, weil die Hörbar ja zurzeit im Frappant ist. Und das war am Eröffnungsabend der EM. Und da war es gut besucht. Okay. Das heißt, es gibt durchaus Leute, also auch, denke ich, laut Edges Publikum, die unabhängig vom Fußball sind. Das ist ja sehr selten. Warum soll es es nicht geben? Ja, klar. Also, wenn man diesen ganzen Hype sieht, könnte man das manchmal vergessen. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall, klar. Also was ich ein bisschen schwierig, zum Beispiel, also du hast ja angesprochen, als ich bei der Bam Bum Bom, diesem philippinischen Instrumenten, bei Tintin in der Musikhochschule war, lief halt gleichzeitig auch ein Konzert dort in der Schule. Und das hätte mich beides interessiert. Also, ja, ja. Da kannst, das ist natürlich, aber das ist so und ich habe auch immer gedacht, ihr schreibt ja auch am Anfang, oder was heißt ihr, also muss ja koordiniert werden von jemandem und dass man zweimal, also nicht doppelt spielen kann, um 20 Uhr oder um 22 Uhr. Ach so, ja. Und das funktioniert aber dann scheinbar bei so vielen Leuten, die bewerben, dann auch nicht, doch nicht so ganz. Ne? Naja, das ist so gemeint, dass man jetzt nicht zwei Konzerte hintereinander macht. Also, oder ich weiß so, es nicht. Ja. Aber es war am Anfang so eine Vorgabe. Es hat sich sowieso nicht durchsetzen aber vielleicht lassen. Vielleicht kann das ja tatsächlich, wenn es geht, auf drei Wochen. Naja, genau. Also wir versuchen das mal. Und die Förderung scheint auch so einigermaßen zu stehen. Also es gibt die Hoffnung, und die ist nicht ganz unberechtigt, dass es nächstes Jahr wieder ganz gut klappen wird mit dem Blood Edges Festival. Ja, hören wir doch noch mal einen Teil von eurem Konzert weiter. Ich gehe mal ein bisschen weiter, da scheint irgendwie so eine Lücke zu sein, und mal hören, was ihr da macht. Ja, das Ende des zweiten Sets von Carnage. Und ja, vielen Dank für euer Kommen ins Studio. Ja, danke für die Einladung. Ich habe ja noch eine lange Liste von Konzerten, die ich anspielen würde. Die Zeit reicht bestimmt nicht. Jetzt haben wir schon 10 vor 11. Aber ich kann schon ankündigen, die Aufnahmen von euch gibt es auch noch heute Nacht zu hören. Ich habe eine klingende Nachtschleife gemacht. Die ist allerdings sehr lang geworden. Das sind 5 Stunden dieses Mal. Und nach 4,5 Stunden, also wenn sie dann um 12 anfängt, dann wird es dann 16:30 sein. Das sind 4,5 Stunden, ja. Da hört man den kompletten ersten Set, ja, und um 6 hört man dann ungefähr um 6 den zweiten Set, der ist ja kürzer. Ja, nee, aber sag mal, kann man diese Aufnahmen, ein bisschen Werbung machen, eigentlich in Holland auch hören? Übers Internet? Ja, klar. Von der Radiosendung? Ja. Ja, ich stelle ja noch den Podcast. Also man kann es live hören über fsk-hh.org. Gibt es ja einen Livestream, den kannst du weltweit hören. Oder du kannst es zeitversetzt hören als Musikpodcast. Das dauert so 2-3 Tage, dann lade ich das ins Internet und dann kann man das anhören. Und heute ist es dann so ab 12? Ab 12, das ist jetzt die Nachtschleife, die kann man dann nicht wieder nochmal hören. Die muss man dann live hören. Okay. Und bei der Nachtschleife ist eben die Idee, dass praktisch die ganzen Tracks, die ganzen Aufnahmen, die jetzt in der Sendung nur in Bruchteilen angespielt werden, dass die da komplett hörbar sind. Das ist alles von dem Festival, ne? Alles vom Festival, ja, genau. Also es sind Aufnahmen dieses Mal, beginnen so ganz uneigennützig mit dem H7 Club und dann geht es weiter mit dem Solo von Sarah Buchner. Das hören wir jetzt auch gleich einen Teil aus dem Stark Bewölkt Konzert. Dann 2 Aufnahmen von Sonopol mit Vinylterror und Ignaz Schick, also beides Turntables. Und dann gibt es 4 Aufnahmen von Musikong Boom Bong, also der Veranstaltung, die wesentlich Tintin organisiert hat. Dann gibt es Aufnahmen von Hauptsächlich Verdächtig, das war in einem Schaufenster am Fischmarkt. Dann gibt es noch eine Aufnahme von Jaap Blonk und Birgit Ulher und dann noch von Michael Meyerhof aus seinem Solokonzert eine Aufnahme, Splitting 55. Die werde ich jetzt auch noch kurz vorstellen und dann eben heute Nacht ab 0 Uhr gibt es die Nachtschleife. Ja, super. Tee machen und auf dem Balkon sitzen und genau, wenn man mit einen hat. Nee, ist toll, ist super, dass du das... Aber es ist eben nicht so wie früher, dass man dann bis um 6 Uhr hocken muss. Nein. Das wäre ein bisschen viel verlangt für mich. Nee. Das macht der Computer, der spielt das alles brav ab und ich habe da dann nicht so viel damit zu tun. Also gut, ich habe die Nachtschleife zusammengestellt, klar. Okay. Aber heute war es schon länger als das letzte Mal. Ja, heute war es schon länger. Eine Stunde hier gewesen. Ja. Na super. Ja. Ja, gut. Vielen Dank nochmal fürs Kommen und danke für die Einladung. Viel Erfolg doch weiterhin mit eurem Projekt. Gut. Ja, toll. Okay. Ja, es geht jetzt weiter mit einer Aufnahme vom Stark Bewölkt Konzert. Das Stark Bewölkt Konzert war am 8. Juni 2024 im Kunsthaus Faktor ein umfangreiches Programm. Und Teil des Programms war Sarah Buchner. Ich gucke jetzt gerade noch, wer da noch gespielt hat. Kleinen Moment. Peter Strickmann, Gregory Bittner, Birgit Ulher, Michael Tieke, Birgit Ulher, hatte ich schon, Dona Leto. Das Duo kam leider nicht zustande, aber es wurde ein Stück von Michael Meyerhof gespielt. Und jetzt hören wir Sarah Buchner, Stimme, Solo, einen Ausschnitt. Oh. Ja, ein kurzer Ausschnitt von Sarah Buchner. Und es geht gleich weiter mit einem Ausschnitt von dem H7 Club und einem Stück von Christoph Funabashi, gespielt von EMN. EMN ist das Trio mit Christoph Funabashi, Felix Mayer und Heiner Metzger. Und das Stück hieß, weiß ich gar nicht, Variation oder ja, so ähnlich. Okay, auf jeden Fall hören wir es jetzt und da geht es los. Thank you. Ja, auch diese Aufnahme muss abgekürzt werden und es geht gleich weiter mit einem Stück von Felix Meyer, dem dritten im Trio EMN, und das Stück, ich weiß gar nicht, welchen Namen das hat, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wir hören es gleich. Vielleicht erklärt sich's dann. Ausschnitt mit dem EMN-Trio Christoph Funabashi, Felix Meyer, Christoph Funabashi E-Gitarre und Objekte, Felix Meyer, Posaune und Objekte und Heiner Metzke, Klarinetten und Objekte. Zuvor hörten wir einen Ausschnitt von dem Stück 24 Fakultät und jetzt von einem Stück, das konzipiert ist von Felix Meyer. Und es geht gleich weiter, auch aus dem H7 Clubkonzert am 15.06.24 im Künstlerhaus Faktor. Der H7 Club begann ja mit einem Duo aus der Schweiz, eventuell Duo, das mit Videozuspielung ein Stück namens Silence aufführte, und danach kam das Duo aus Frankreich, Xavier Fortin und Emilie Scrielli. Emilie Scrielli spielt Akkordeon, Xavier Fortin Klarinette, und ich gehe mal mitten rein in den Set. Ich hoffe, ich ist nicht zu gewollt, aber hören wir mal rein. Es war ein längeres Stück von über einer halben Stunde, ein Duo, ganz eigenwillig konzipiert, Akkordeon und B-Klarinette. Es geht gleich weiter mit einem Duo, und zwar Rolf Bader und Simon Linke. Die beiden sind so eine mathematische Impulsarchitekten haben eine eigene Software entwickelt, die IPF-Software, und die kam in Verwendung bei ihrem Duo, das wir gleich hören werden. Thank you. Das waren mehrere Ausschnitte aus dem Set von Simon Linke und Rolf Bader, den beiden sonnenmathematischen Impulsarchitekten. Und es geht weiter mit einem aus Auszügen von Sonnopol 29, der Veranstaltungsreihe, die Felix Mayer organisiert hat. Dieses Mal am 12. Juni in der MS Stubnitz traten sowohl Ignaz Schick als auch Vinyl, Terror und Horror auf. Das sind Greta Christensen und Camilla Sörensen. Die spielten beide ein Set so um die halbe Stunde. Der kürzere war von Vinylterror und Horror und davon hören wir jetzt was. Thank you. Ein Ausschnitt von Vinyl, Terror und Horror vom 12. Juni beim Blood Edges Festival auf der MS Stubnitz. Und zwei Tage vorher war ein Duo im Westwerk, ach so, ich wollte noch sagen, das habe ich fast vergessen, von sowohl Greta Christensen als auch Camilla Sörensen und Ignaz Schick waren vorher an dem Abend eingeladen in der Präsentation zusammen mit Sascha Brosamer über Turntablism, der Plattenspieler als Instrument, Einblick in experimentelle Phonomanipulation zu sprechen, im Rahmen einer Präsentation des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg auf der Stubnitz. Und diese Veranstaltung, diese Präsentation kann man auch noch gerne und gut und einfach auf der VMH-Seite ansehen und hören. Das ist www.vmh.de und da auf den Menüpunkt Präsentation, da ist dann die Liste der aufgenommenen Präsentationen, also Videos, Dokumentationsvideos von den Präsentationen, und da kann man das angucken. Jetzt aber, wie angekündigt, zwei Tage zuvor war ein Duo im Westwerk, und zwar Jaap Plonk und Birgit Ulher, die einmal, soweit ich weiß, hat Jaap Plonk ein Set allein im Solo gemacht und der zweite Set war ein Duo, und davon haben wir jetzt einen Ausschnitt. Jaap Plonk Stimme und Elektronik und Birgit Ulher Trompete, Radiozuspielung und verschiedene Trompetendämpfer und Objekte, die sie benutzt zu ihrem Spiel. Thank you. Ja, das waren Ausschnitte aus dem Duo Jaap Plonk, Birgit Ulhaun, und es geht weiter mit Michael Meyerhof. Er hat eine Veranstaltung, eine praktisch Veranstaltung mit Konzert und Gespräche und drei Splitting-Kompositionen von Michael Meyerhof wurden aufgeführt von Pablo Meno Escudero aus Spanien, Perkussion, und Michael Meyerhof Licht und Live-Video. Zugeschickt bekam ich von Michael Meyerhof die Aufnahme von Splitting 55, das war auch eine Premiere, und er schreibt in dem Text darüber: In Splitting 55 fährt der Schlagzeuger mit einer mikrofonierten LED-Lampe einen an eine Computerplatine erinnernden Untergrund ab, und die lichtspeichernden Flächen hinterlassen die Spuren des Klangweges. Das hören wir jetzt, und Das waren drei kurze Ausschnitte aus Splitting 55 vom 11. Juni. Genau, und es geht weiter mit Hauptsächlich Verdächtig. Ein Tag vorher am Fischmarkt 15 in einem Schaufenster spielte Hauptsächlich Verdächtig die Gruppe mit Graham Curry, Jörg Grossmann, Gerd Martins, Klaus-Christoph Moosegger und Michael Wegner mit Gitarre, Stimme, Geige, Trompete, Piano, Akkordeon und allen möglichen Fundstücken. Und das wird relativ schnell geswitcht in verschiedene Aufnahmen, die ich davon gemacht habe. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Hauptsächlich Verdächtig. Und es geht weiter mit Musikbonbon. Musikongbonbon. Eine Veranstaltung veranstaltet von hauptsächlich Tintin Patrone. Und es wurden Konzeptionen, Stücke und Raps gespielt von Charlotte Simon, Michael Bartel, Joe Mechias und Pete Jabou. Und da mache ich es auch wieder so, dass ich kurze Tracks ineinander übergehen lassen. Okay. Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor Das war die Klingling-Sendung am 19. Juli 2024 mit dem vierten Feature über Blood Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg, das dieses Jahr stattgefunden hat, vom 31.05. bis 16.06. Juni 2024. Hinweisen möchte ich noch auf die finanzielle Notlage des FSK. Es steht einiges an, was finanziert werden müsste und nicht kann. FSK ist angewiesen auf Gelder, Mitgliedsbeiträge oder Spendengelder. Das kann alles angeguckt werden über die Webseite von FSK, fsk-hh.org. Und ein Besuch lohnt sich auch im Valentinskamp 32, glaube ich, ist es, hier über der Fabrik im Gängeviertel, oder einfach mal anrufen. Die Telefonnummer findet sich auf der Webseite des FSK über Möglichkeiten, den FSK finanziell oder sonst wie zu unterstützen. Das wäre natürlich toll, damit das grandiose FSK-Programm weiter senden kann und der Sender besteht und auch die Möglichkeiten, sich über das Programm und über politische Ideen zu informieren, über den FSK-Transmitter weiter funktioniert. Klingding geht damit zu Ende und jetzt kommt die Klingding-Nachtschleife, die praktisch nochmal die ganzen Stücke, die jetzt hier in fragmentarischer Form nur angespielt werden konnten, in ganzer Länge. Es fängt mit dem H7-Club an, dem ganzen Konzert, dann einem Ausschnitt vom Stark bewölkt, Sarah Buchner hatten wir vorher gehört, und geht weiter und weiter und weiter mit den ganzen angekündigten Tracks, die auf der Webseite auch stehen. Die Reihenfolge ist eine andere als auf der Webseite, aber das wird sich dann schon klären lassen. Die Webseite der Klingding-Sendung ist www.hierunddaa.com/Kategorie Radio oder www.hierunddaa.de/klingding.html. Die nächste Sendung wird wahrscheinlich eine Wiederholung sein, aber wer weiß. Im August, jeden dritten Freitag im Monat, wird Klingding ab 22 Uhr zu hören sein. Und ich wünsche noch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon war Heiner Metzger und jetzt gibt es die Nachtschleife. Ich bin mal gespannt, ob das so einfach klappt. Gucken wir doch mal.